Dabei wusste es bereits Nikolaus Witsen besser. Denn der Kupferstich wurde in der zweiten Auflage von Nord in Ost der Dreie von einem Bericht begleitet, der, soweit wir sehen, bisher nicht in der Schamanismusforschung berücksichtigt worden ist. Er trägt zwar auch Stereotype und diffamierende Züge, doch zeichnet er ein Bild, das in offenem Widerspruch zu Witsens Kupferstich steht. Witsen lässt einen von ihm nicht genannten Augenzeugen berichten. Tatsächlich handelt es sich um eine leicht abgewandelte Passage, die aus Eberhard Isbrand Ides 1704 erschienenen Reisebericht stammt. Wir zitieren aus der von Karel von Zweig für uns angefertigten Übersetzung aus dem Niederländischen die Passage Witsens, was es mit den berühmten Schamanen oder Teufelskünstlern bei den Tungusen auf sich habe. Er ist ein großer, alter Mann, hat 12 Frauen und hat seine Kunst nicht verborgen gehalten, sondern mir sein Zauberkleid gezeigt, wie auch seine Werkzeuge, die er fürs Zaubern verwendet. Wieder sind sein Rock, der aus vielen Eisenstücken zusammengesetzt ist, in vielerlei Formen, von Vögeln und Fischen, wie Raben, Eulen und Vogelkrallen, und dazu Äxte, Sägen, Hämmer, Messer, Säbel, auch einige Tiergestalten, Abbildungen von Teufeln und so weiter. Diese Dinge, auch wenn hässlich und schlecht gemacht, waren so miteinander verbunden, dass sie sich bewegen ließen. Er trug eine Hose mit ähnlichem Eisenwerk bedeckt, über seinen Füßen hingen zwei eiserne Bärenkrallen, wie auch über seinen Händen, wie auch auf seinem Kopf, wo auch zwei Hörner herausragten. Wenn er dann zaubern wollte, nahm er eine flache Trommel in seine rechte Hand, nach seiner Art gemacht, während er in seiner linken Hand ein flaches Holzstück hielt, worüber ein Hermelinfell gezogen war, und so aufspringend schlug er auf die Trommel, während sein Eisenwerk durch seine Sprünge einen Riesenlärm machte. Auch verdrehte er seine Augen und brüllte auf eine Art, die furchterregend war anzuhören.